Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Epheserbrief, 6. Kapitel, Vers 18. Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes, bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Gott segne dieses Wort. Stetig beten. In diesem Brief beschreibt uns Paulus, als er an die Epheser schreibt, die Wichtigkeit, dass wir stets und stetig im Gebet zu unserem Herrn Jesus Christus kommen, wenn es darum geht, Situationen, Entscheidungen zu treffen. Und auch für andere zu beten. Und vor allem für Glaubensschwestern, Glaubensbrüder, die mit uns sind, die, aber auch für die, die wir gar nicht kennen. Und die Stetigkeit im Gebet ist das, die uns der Heilige Geist ins Herz spricht. Und Gott hört unsere Gebete und wir tun gut daran, uns mit allen Situationen und Entscheidungen, groß oder klein, zu ihm zu kommen und immer und in jeder Situation ihn schalten und walten zu lassen, nämlich unseren Herrn Jesus Christus. In unserer eigenen Kraft können wir ziemlich wenig bzw. gar nichts erreichen. Das lesen wir in Johannes 15, Kapitel 15, Vers 5. Und das ist auch hier der Fall, haben aber dann, wenn wir für alle beten, die für alle anderen Menschen beten und für uns selber, Gottes Versprechen, dass er uns hört und auch antwortet. Wie er das tut, das ist ihm überlassen, aber er tut das. Und so sollen wir es stetig und stets beten und immer zu ihm kommen. Und nicht nur beten und sagen, das und das brauchen wir, wollen wir oder hilf mir, Herr Jesus, aber auch still sein. Ganz wichtig. Und zuhören. Beten, still sein und zuhören. Dann kann uns der Heilige Geist, die dritte Person der Dreifaltigkeit, direkt ins Herz sprechen und uns Mut machen. Und er wird immer irgendetwas tun. Aber wir sollten auf jeden Fall immer zuhören und das sollte auch ein Teil von uns werden. Das braucht ein bisschen Zeit, aber mit der Zeit und mit Gottes Wort und im Gebet, mit Gottes Hilfe, werden wir bessere Zuhörer und hören, was er uns ins Herz spricht. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir für diesen wunderbaren Bibeltext als Erinnerung, stets zu beten und stetig, ob es nun große oder kleine Entscheidungen sind, die uns bevorstehen. Das macht gar nichts, das macht keinen Unterschied. Die Einladung ist immer zu beten, stetig und stets und zuzuhören, was du in unser Herz sprichst. Wir beten und hoffen und glauben, dass auch alle nun dieses Wort zu Herzen nehmen und zu dir kommen. Als reuige Sünder und all dieses wahrnehmen können und dein Versprechen in sich aufnehmen und dich, unseren Herrgott, unseren Jesus Christus, schalten und walten lassen. Wir danken dir, Jesus, lieben dich und danken dir für dein Wort. In Jesus geheiligten Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.